الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على خير خلق الله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن بسنته اقتفى. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو هريرة رضي الله عنه berichtete, dass er gesandt Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat: Meiner gesamten Umma wird vergeben werden, außer denen, die ihre Sünden offenkundig begehen. Und zum offenkundigen Begehen einer Sünde gehört es, dass man etwas bei Nacht tut und am Morgen, wo Allah subhanahu wa ta'ala ihn nicht bloßgestellt hat, sagt er: Hey du, ich habe gestern dies und das getan, obwohl sein Herr, yani seine Sünde verdeckt hatte, deckte sie am Morgen auf. Das berichtet Bukhari und Muslim. Ich will damit sagen, dass derjenige, der eine Sünde begeht, oder in eine Sünde gefallen ist und Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn verdeckt, dass er diese Sünde verschweigt und Allah subhanahu wa ta'ala um Reue bittet und dies versucht nicht mehr zu tun. Und von den größten Katastrophen, die es gibt, ist, dass man über seine Sünden redet, die Allah subhanahu wa ta'ala einen verdeckt hat, indem man es einem direkt sagt oder es schreibt und so weiter. Deswegen, geehrte Geschwister, gehört nicht zu denen, die ihre Sünden offenkundig machen und diejenigen, die ihre Sünden verbreiten. Wa'iyadhu billah. Denn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, allen wird verziehen, außer ihnen nicht. Und zur zweiten Sache gehört es auch, dass wir wissen, dass wir vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen werden am jüngsten Tag. Und wenn du die Leuten berichtest von deinen Sünden, werden sie Zeugen gegen dich am jüngsten Tag sein. Es reicht, dass Allah Zeuge gegen dich ist und dass das, was in den Büchern geschrieben ist, Zeuge gegen dich ist und dass die Engel Zeugen gegen dich sind und deine Hände und dein Herz Zeuge gegen dich ist und der Boden Zeuge gegen dich ist und alles, was dich dabei gesehen hat. Deswegen, ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass er mir und euch ermöglicht, dass wir bereuen. Allah verzeiht alle Sünden. Allah verzeiht alle Sünden. Und deswegen sollte man bereuen, wenn man diese Sache getan hat und allgemein gesündigt hat. Weil die Sünden haben einen gewaltigen Einfluss auf den Menschen. Sie lassen den Iman sinken, das Herz schwarz werden, das Gesicht verdunkeln und schneiden die Versorgung ab. Bringen Licht weg von dir, yani das Wissen, und du wirst Schwäche haben, Gutes zu tun. Wunder dich nicht, wenn du von Allahs Buch und Religion weit entfernt bist, wenn du viel sündigst. Deswegen sollte man diese Sünden nicht klein sehen. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu ta'ala anhu hat gesagt, wahrlich, der Mu'min sieht seine Sünden wie jemand, der an einem Berg sitzt und Angst hat, dass er auf einen einstürzt. Und wahrlich, der Sittenlose sieht seine Sünden so wie eine Fliege, die sich auf seiner Nase gesetzt hat und macht dann so. Also Ibn Shihab sagte, er fuhr dann mit seiner Hand über seine Nase. Okay? Dies berichtet Bukhari und Muslim. Daher, barakallahu fikum, sollte man aufpassen. Anas radiallahu ta'ala anhu sagte, ihr begeht Taten, die in euren Augen weniger gewichtig als ein Haar sind. Zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam zählten wir sie aber zu den vernichtenden Sünden. Dies berichtet Al-Bukhari in seinem Werk. Daher, Geschwister, aufpassen, aufpassen. Wir sollten Allah fürchten und aufpassen, dass wir nicht sündigen und noch dazu, a'yadu billah, stolz sind auf unsere Sünden und sie dann offenkundig zeigen. Und auch wenn man bereut und denkt, ich habe doch bereut und ich meine es nicht so, ich rede aus Reue. Aus Reue zu reden bedeutet, dass man richtig bereut und diese Sache nicht offenkundig macht. Zu den Bedingungen, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Reue eines Dieners annimmt. Im Allgemeinen erstens, dass man bereut und dass man bedauert, tief im Herzen bedauert. Zweitens, dass man entschlossen ist, diese Sünde nicht mehr zu machen. Drittens, dass man von dieser Sünde Abstand nimmt und Allah um Vergebung bittet. Dann, wenn dies ein Recht des Menschen ist, dass man dieses Recht dem Menschen auch wieder zurückgeben kann, wenn man die Möglichkeit dazu hat. Und da möchte ich kurz was hinzufügen. Beispielsweise, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, wenn jemand von euch ein Unrecht zu seinem Bruder hat, er soll es halal machen in dieser Dunya. Yani er soll hingehen und sagen, hey, pass auf, ich habe dir dieses Unrecht getan oder verzeih mir für das Unrecht, das ich dir getan habe. Sollte jemand zum Beispiel über jemanden geredet haben, weil die Zunge bewegt sich sehr schnell. Und diese Zunge, sagt der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, führt entweder jemanden in die tiefsten Stellen in Jahannam und er merkt nicht, was er mit einem Wort bewegt, oder sie führt ihm dazu, dass Allah mit ihm zufrieden ist und zu den höchsten Stellen im Paradies. Und es kann sein, dass man ein Wort sagt und man misst es nicht bei und Allah bringt einen 70 Jahre in Jahannam dafür. 70 Jahre. Und es kann sein, dass dieses Wort, was du aussprichst, Allahs Unzufriedenheit geschrieben wird für dich, bis du Allah subhanahu wa ta'ala triffst. Und es kann sein, dass du ein Wort sprichst und Allah ist damit zufrieden, bis du ihn triffst. Deswegen müssen wir aufpassen, egal was wir sagen, egal was, ob es klein, ob es wenig, ob es viel ist, alles wird geschrieben. Und wir bitten Allah, dass er uns diese Zungen, die er uns gegeben hat, was ein Zeichen von Allah ist, dass wir es auch für Allah subhanahu wa ta'alas Wohlgefallen benutzen, indem wir Koran lesen, Tasbih machen, beten und so weiter. Das ist eine Ermahnung. Deswegen, wenn du über jemanden geredet hast, und das gehört zu den gewaltigen Sünden und zu den großen Sünden, für die man bestraft wird, sogar wenn du über deinen Bruder oder Schwester etwas sagst, was er wirklich besitzt, gehört es zu den großen Sünden. Subhanallah, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte einmal zu den Gefährten, أتدرون ما الغيبة؟ Wisst ihr, was Riba ist? Üble Nachrede. Sie sagten, Allah wa Rasulu a'lam. Allah und sein Gesandter wissen es am besten. Er sagte, dass du deinen Bruder erwähnst, oder auch Schwester, ja, mit etwas, was er hasst. Dann haben die Gefährten des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt, ja Rasulullah, auch wenn das, was ich sage, bei meinem Bruder vorhanden ist, er sagt, wenn das, was du sagst, bei deinem Bruder vorhanden ist, dann ist es Riba, ist es üble Nachrede. Und wenn es nicht vorhanden ist, dann ist es Verleumdung und ist natürlich, die Verleumdung ist noch gewaltiger als die üble Nachrede. Und dieser Hadith ist sahih und es gibt keinen Zweifel, dass diese Überlieferung authentisch ist. Daher, wenn du über einen Bruder was sagst oder eine Schwester, auch wenn es so ist, zum Beispiel, du weißt, er ist dick. Ich nehme jetzt mal das Beispiel. Und du sagst, er ist dick oder er ist viel. Und er ist wirklich viel. Aber er mag das nicht. Und du sagst das, so hast du eine große Sünde begangen. La hawla wa la quwwata illa billah. Was ist mit den Leuten, die den ganzen Tag schwätzen und über andere reden? Was ist mit den Leuten, die schwätzen und den ganzen Tag über die Leute reden, über die Muslime? Schaut mal, was ein Sahabi gesagt hat. Ja, Rasulullah, werden wir belangt für das, was wir sagen? Er sagt, möge deine Mutter dich nicht geboren haben. Das meiste, was die Leute in Jahannam bringt, ist das, was sie mit ihren Zungen erwerben. وَعِيَاذُ بِاللَّهِ جَلَّ فِي عُلَى Möge Allah mich und euch davor bewahren. طيب, wie verhalte ich mich jetzt? Ich habe über einen Bruder oder eine Schwester geredet. Wenn du kannst, und dass du hingehst und sagst, es tut mir leid, mach mir halal, und daraus resultiert nicht ein größerer Schaden, also es entsteht kein größerer Schaden, dann sag. Dann soll er dir halal machen. Aber wenn du weißt, dieses Reden oder dieses Unrecht, wenn du das diese Person sagen würdest, da würde noch Schlimmeres passieren. Was sollst du tun? Nämlich, du sollst um Vergebung für diesen Bruder bitten und mach viele gute Taten, weil die guten Taten löschen die Sünden. Und das gilt allgemein für alle Sünden. Und drittens, Barakallahu fikum, wenn du über ihn geredet hast in einer Sitzung oder sie und sie schlecht erwähnt hast, dann erwähnst du sie wieder im nächsten Mal, wenn du in einer Sitzung sitzt mit dieser Leute, erwähnst du die guten Eigenschaften. Okay? Also zum Beispiel unter den Schwestern, wenn sie geredet haben über eine Schwester schlecht oder etwas, was sie nicht mag, dann sagen sie zum Beispiel, möge Allah dieser Schwester vergeben. Die ist eigentlich eine gute Schwester, also machen wir mal dieses Wort eigentlich weg, das ist eine gute Schwester, ich denke so von ihr und Allah ist ihr Abrechner, sie macht Gutes, möge Allah sie belohnen und so weiter. Zum Beispiel, es ist jetzt nur ein Beispiel und genauso auch die Brüder, wenn einer über einen geredet hat, dann sagt er, möge Allah ihm verzeihen und seine guten Taten mehren. Er hat eine gute Eigenschaft als Bruder, MashaAllah, er ist für einen da, wenn man ihm, wenn man ihn braucht. Er ist wahrhaftig, wenn er redet. Ich denke so von ihm und Allah ist sein Abrechner. Deswegen, das sind Punkte, die unbedingt erfüllt werden müssen. Das sind die Rechte des Menschen. Und dann gibt es die Rechte bezüglich dir und Allah. Wenn diese Sache eine Sünde ist, aufgrund, du hast Alkohol getrunken, oder Zina gemacht und so weiter, machst du Tauba, lässt von diesen Sachen ab, natürlich mit den Bedingungen. wenn du eine Pflicht unterlassen hast, dann musst du, wenn du kannst, die Pflicht wieder wiederholen. Wenn du eine Pflicht unterlassen hast, dann musst du diese Pflicht bi'idhnillahi ta'ala wieder machen. Damit Allah subhanahu wa ta'ala auch, inshallah, dir das schreibt, dass du es verrichtet hast. Weil es gehört zur Tauba, dass man sich bessert und dass man das, was man falsch gemacht hat, ausbessert. Bi'idhnillahi ta'ala. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala mir und euch Nutzen geben von dem, was ich euch gesagt habe. Und ich schließe mit dem Hadith bi'idhnillahi ta'ala ab. Tayyib. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Und lass auf eine schlechte Tat eine gute Tat folgen, die diese, das heißt diese schlechte Tat, auslöscht. Tayyib, das ist bei Tirmidhi. Und der Hadith, mit dem ich abschließen wollte, war nämlich von Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu. Er sagte: Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ich hörte den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam sagen: Es gibt keinen Mann, es spielt keine Rolle, ob Mann oder Frau, der eine Sünde begeht und der darauf aufsteht, sich rituell reinigt, yani er macht Wudu auf die beste Art und Weise, er betet zwei Raka'a und dann bittet er Allah um Verzeihung, dann verzeiht Allah subhanahu wa ta'ala ihm. Dann rezitierte Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu folgenden Koranvers: Und diejenigen, die, wenn sie etwas Schändliches getan oder gegen sich gesündigt haben, Allahs gedenken und für ihre Sünden um Vergebung flehen. Und wer vergibt die Sünden außer Allah? Und diejenigen, die nicht auf dem beharren, was sie wissentlich tun. Surat Ali Imran. Dieser Hadith ist bei At-Tirmidhi wa Ibn Majah überliefert und ist authentisch. Ist Hassan. Daher, meine lieben Geschwister, möge Allah Azza wa Jal uns Erfolg geben. Und ich möchte noch ein Hadith hinzufügen, auf das er ermahnend für uns ist. Und damit schließe ich jetzt wirklich ab. Abu Huraira radiyallahu anhu berichtete: Der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam hat gesagt: Wisst ihr, wer wirklich pleite ist? Sie sagten: Pleite unter uns ist derjenige, der weder Dirham noch anderes besitzt. Yani Geld, er hat kein Vermögen. Er sagte: Derjenige meiner Umma, meiner Gemeinde, der wirklich pleite ist, ist jemand, der am Tag der Auferstehung mit seinem Gebeten, seinem Fasten, seiner Zakat kommt, doch er hat einen beleidigt, den anderen wegen Unzucht verleugnet, vom Vermögen des Nächsten verschlungen, das Blut von einem anderen vergossen und einem anderen geschlagen. Dann wird dem einen von seinen guten Taten gegeben und den anderen auch. Wenn dann seine guten Taten aufgebrochen sind, also fertig, noch bevor er seine Schulden beglichen hat, wird von ihren Sünden genommen, auf ihn geworfen und dann wird er in die Hölle geschmissen. Das berichtet Muslim. Möge Allah Azza wa Jal uns verzeihen und möge Allah Subhanahu wa Ta'ala unsere Waagschalen schwer sein lassen und nicht leicht am jüngsten Tag von guten Taten. Und möge Allah Azza wa Jal uns von Ahlul Firdaus al-A'la schreiben, die ohne Strafe und ohne Abrechnung in Jannatul Firdaus eintreten. Alles Gute, was ich gesagt habe, ist mit der Hilfe Allahs, und alles Falsche, was ich gesagt habe, so ist Allah und sein Gesandter frei davon, und das ist nur von mir und Shaitan. Ich bitte Allah um Verzeihung. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.